Father in heaven, I thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute. For calling us together. Abend, dass du uns zusammengerufen hast. To be a testimony. Dass wir ein Zeugnis sein. Of your love. Können von deiner Liebe. And your life. Und von deinem Leben. And your light. Und deinem Licht. Thank you for the church across the country. Danke für die Gemeinde in dem ganzen Land. Our whole family in Christ. Die ganze Familie in Christus. We ask that you would bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's turn to Matthew chapter 18. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 18. And we'll continue with the theme of fellowship. Und wir fahren fort mit dem Thema der Gemeinschaft. The second of five purposes. Der zweite der fünf Zwecke. That God has given us in the church. Die Gott uns für die Gemeinde gegeben hat. The first is worship. Die erste ist Anbetung. Then fellowship. Und dann Gemeinschaft. Discipleship. Und Jüngerschaft. Ministry, Dienst and mission. Und Mission. And last week we talked about things that destroy true fellowship. Und letzte Woche haben wir über Dinge gesprochen, die wahre Anbetung stören oder zerstören. And I mentioned two things. Und ich habe zwei Dinge erwähnt. Talking about fellowship. Wir haben über Gemeinschaft gesprochen. Which is the Greek word koinonia. Das griechische Wort ist koinonia. And it means sharing the common experience. Und das bedeutet, die gemeinsame Erfahrung teilen. Of true worship. Der wahren Anbetung. That's what our fellowship is all about. Und das ist es, worum es in der Gemeinschaft geht. You can't have true fellowship unless you have true worship. Du kannst wahre Gemeinschaft nicht haben, wenn es nicht auch wahre Anbetung gibt. We can fellowship around a lot of things. Wir können Gemeinschaft haben um viele Dinge herum. But it's not fellowshipping in the light. Aber es ist dann nicht Gemeinschaft haben im Licht. Jesus Christ is the heart of worship. Jesus Christus ist das Herz der Anbetung. Jesus Christ crucified. Jesus Christus gekreuzigt. On a cross. Am Kreuz. Brutality. Brutalität. Shame. Schande. Humiliation. Demütigung. Was the only way that God could bring us into His presence. War die einzige Art und Weise, wie Gott uns in seine Gegenwart bringen konnte. Anyone who tries to enter the presence of God on his own merit. Und jeder, der versuchte, in die Gegenwart Gottes zu kommen, aus seinem eigenen Verdienst heraus, only brings condemnation on himself. Bringt nur Verdammung auf sich selbst. And a conscience that will condemn him. Und ein Gewissen, das ihn dann verdammt. But when we come in the name of Jesus, aber wenn wir im Namen Jesu kommen, through his sacrifice, durch sein Opfer, we have access to the Father. Haben wir dann Zugang zu dem Vater. Now there's two things about fellowship we talked about. Und es gibt zwei Dinge über Gemeinschaft, über die wir gesprochen haben. The first aspect is appreciation. Und der erste Teil davon ist Wertschätzung. After service. Nach dem Gottesdienst. 95% of what occurs after service is appreciation. Ist 95% von dem, was danach passiert nach dem Gottesdienst, ist Wertschätzung. Just taking a moment and touching someone and einfach einen Moment zu nehmen und jemanden zu berühren. Grabbing their muscle. Und ihren Muskel anzugreifen. Saying, good to see you. Und sagen, schön dich zu sehen. And just expressing appreciation. Und Wertschätzung auszudrücken. In worship we express our deepest appreciation to God for all he's done. In der Anbetung drücken wir aus unsere größte Wertschätzung für alles das, was Gott getan hat. And our highest respect for all he is. Und den höchsten Respekt für sein Wesen. And in our fellowship, und in unserem Gemeinschaft, we express our deepest appreciation for who people are. Drücken wir unsere größte Wertschätzung aus. Let's say this one more time. Oder noch einmal. We express our deepest appreciation for what God is doing in their life. Drücken wir unsere größte Wertschätzung aus für das, was Gott in dem Leben der Menschen tut. And our highest respect for who God has made them to be. Und unseren größten Respekt vor dem, wen Gott sie gemacht hat. So worship is part of our fellowship. Und Anbetung ist dann wird Teil zu unserer Gemeinschaft. The second part of fellowship von unserer Gemeinschaft. Der zweite Teil der Gemeinschaft is restoration. Ist Wiederherstellung. This can't happen after service. Und das kann nach dem Gottesdienst nicht passieren. Maybe in a corner somewhere you might see somebody restoring somebody. Vielleicht irgendwo in einem Act, wo jemand einen anderen wiederherstellt. For the most part, that happens in small group. Aber im Prinzip für die meiste Zeit passiert das in kleinen Gruppen. We've had many testimonies, even this week. Und wir hatten auch diese Woche sehr viele Zeugnisse. Of how God is just touching people's hearts in small groups. Wie sehr Gott die Herzen der Menschen berührt in kleinen Gruppen. Last week we talked about the things that destroy true fellowship. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über die Dinge, die die wahre Gemeinschaft zerstören. Mentioned two things. Number one, jealousy. Zwei Sachen waren das. Nummer eins, Eifersucht. And that's when I'm looking up at something someone is or has. Das ist, wenn ich hinaufschaue zu was jemand ist oder was jemand hat. And I want that. Und ich will es haben. I'm angry. Ich bin zornig. Why do they have that and I don't have that? Und ich denke mir, warum hat das und ich nicht? With this attitude, I cannot worship God. Und mit dieser Einstellung kann ich Gott nicht anbeten. It's a lie. Es ist eine Lüge. Because worship is I appreciate all that God is doing and has done. Weil Anbetung ist wirklich wertzuschätzen alles, was Gott getan hat und was tut. And the heart of it is Jesus Christ crucified. Und das Herz davon ist Jesus Christus als gekreuzigt. And if Christ, if God gave me all things, und würde mir Christus alles geben, in Christ, in Christus, or through Christ, oder durch Christus, will he not also give me all things? Durch Christus wird mir nicht auch alles take geben. That away. Oh, I'll go to the next one. Okay. Number two, self-righteousness. Und das zweite, Selbstgerechtigkeit. I'm looking down at people. Ich schaue hinunter auf die Menschen. I'm looking up. Ich schaue hinauf. At what I want. Zu dem, was ich will. And then I'm looking down. Und dann schaue ich hinunter. Because I don't appreciate people. Weil ich schätze die Leute nicht. Because they are not quite like I am. Weil sie sind nicht so wie ich. Not quite like I'm looking to myself. Ich schaue mich selber an. I've lost my appreciation. Ich habe meine Wertschätzung verloren. Or I don't recognize. Oder ich erkenne nicht. That I am the result. Dass ich das Ergebnis bin. Of God's grace. Von Gottes Gnade. I don't recognize it. Ich erkenne es nicht mehr. So, I believe that what I am in my life. Und ich glaube, dass das, wer ich bin in meinem Leben, is the effect of my own efforts. Dass das das Resultat meiner eigenen Anstrengung ist. And because of that, I can look down at another. Und deswegen kann ich jetzt hinunterschauen auf einen anderen. And say, what's your problem? Und sagen, was ist dein Problem? If you just try a little harder, you can be like me. Wenn du dich nur ein bisschen mehr anstrengen würdest, könntest du so wie ich sein. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. Tonight I want to talk about the third one. Und heute möchte ich über das dritte sprechen. Unforgiveness. Nicht zu vergeben. Yeah, an unforgiving spirit. Ein Geist des Nichtvergebens. And this is very difficult. Und das ist sehr schwer. And I think this plagues the church. Und ich glaube, es ist eine Plage für die Gemeinde. It hits all of us. Und das betrifft wirklich alle von uns. And all of these will tie in together. Und alle diese Punkte werden sich irgendwie verbinden. Now, an unforgiving person looks back. Eine Person, die nicht vergeben kann, die schaut zurück. A jealous person looks up. Eine eifersüchtige Person sieht hinauf. At people. Auf Menschen. And is angry. Und sie ist böse. Self-righteous look down at people. Der Selbstgerechte schaut hinunter auf die Menschen. Who are you? Wer bist du? Unforgiving look back at people. Leute, die nicht vergeben können, schauen zurück auf Menschen. With bitterness and anger. Mit Bitterkeit und Zorn. And they can't let it go. Und sie können nicht loslassen. And I am sure. Und ich bin sicher, that there is scarcely a person here tonight. Dass kaum eine Person heute Abend hier. That is not wrestling with unforgiveness. Kaum eine Person heute Abend hier, die damit kämpft, mit dem nicht vergeben können. And if you're not, then you will sometime in the future. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht irgendwann in der Zukunft der Someone Fall. Someone is going to hurt you. Jemand wird dich verletzen. Willfully, und zwar willentlich. Or at least you think it's willfully. Oder zumindest denkst du dir, dass das willentlich macht. Unforgiveness. Und du kannst nicht vergeben. Now, I want to read from the Bible. Ich möchte jetzt von der Bibel lesen. Before, from Matthew 18. Und zwar Matthäus 18. But I'm going to only put a few verses on the beamer. Aber nur einige der Verse werden dann am Beamer sein. So we'll start with verse 21. Wir wollen beginnen mit dem Vers 21. And then when we get to verse 32, we'll put it on the beamer. Und dann ab Vers 32 wird es am Beamer sein. Okay, verse 21. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Up to seven times? Genügt es siebenmal? Jesus said to him, Jesus sprach zu ihm: I do not say to you up to seven times. Ich sage dir nicht siebenmal. Well, thank the Lord. Three times, Lord? Danke sei dem Herrn, vielleicht dreimal. I thought seven was a bit high myself. Ich habe mir schon selber gedacht, sieben ist ziemlich oft. I just said that to be spiritual, you know. Ich sage das jetzt, damit ich geistig sein kann. Geistig. But up to 70 times seven. Sondern 70 mal siebenmal. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. When he began to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. That's about for us 10 million euro. Das entspricht circa 10 Millionen Euro. Nice piece of money. Also ganz schön viel Geld. Right, can do a lot with that, no? Mit dem kannst du viel machen. I mean, 100,000 euro is nice. A million euro is nice. 100,000 Euro sind schön. Right. Eine Million Euro. 10 million? 10 Millionen. I could live a nice life on that. Ich könnte ein schönes Leben damit leben. Okay, verse 25. Vers 25. But since he did not have the means to repay. Da er es nun nicht bezahlen konnte. This is a picture of us. Und das ist ein Bild von uns. We do not have the means to repay God. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, Gott zurückzuzahlen. His Lord commanded him to be sold. Befahl der Herr ihn, along with his wife and children and all he had, and repayment to be made. Ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. What a crisis! Was für eine Krise! He's brought in. Er wurde hineingebracht. You're going to be sold. Und hat gesagt, du wirst verkauft werden. You pay me. Du wirst mir zurückzahlen. Now. Jetzt. I don't have it. Ich hab's nicht. Then sell him. Dann verkauf alles. And his family. Verkauf die Familie. Sell them into slavery. Verkauft die Familie in die Sklaverei und alles, was sie haben. I want some of my money back. Ich will einiges meines Geldes zurückhaben. But something happens, verse 26. Aber da passiert etwas, Vers 26. So the slave fell to the ground and prostrated himself before the Lord. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach. A form of worship, right? Es ist eine Art der Anbetung. It's showing your highest respect. Das ist deinen höchsten Respekt zu zeigen. To prostrate yourself before someone. Vor ihm niederzufallen. Have patience with me and I will repay you everything. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. And the lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. But that slave went out and found one of his fellow slaves. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, who owed him 100 denarii. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. And he seized him and began to choke him, und er packte und würgte ihn, saying, pay back what you owe. Und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, have patience with me and I will repay you. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. But he was unwilling and went and threw him in prison. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis. Until he should pay back what he owed. Bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Is this unreasonable? Ist das nicht nachvollziehbar? This is 3 months pay. Das ist 3 Monatslöhne. Löhne. It's about, I don't know, how much? 40, maybe, how much is 3 months pay? Wie viel ist das ungefähr? 5,000 euro or something like that? 5,000 euro für manche. 6,000 for some people. 6,000 für manche. That's a nice chunk of money. Es ist schon ein ganz schönes Stück Geld. And of course, I mean, what is the king? He doesn't need money. Und der König, der braucht kein Geld. He doesn't need money. Of course he could let my debt go. Natürlich kann er mir meine Schuld erlassen. I mean, this guy was carrying such a burden. Dieser Mann hat so eine Last getragen. 10 million euro debt. 10 Millionen Euro an Schulden. And he's going to be sold into slavery. Und er sollte in die Sklaverei verkauft werden. He falls down, he's weeping, he's crying. Er fällt nieder, er weint, er schreit. And the man has compassion and he says, your debt is released. Der Mann hat Mitleid und er sagt, die Schuld ist dir erlassen. What? Was? You're free. Du bist frei. Forget it. Vergiss es. I'm going to write it off. Ich schreibe das weg, also es ist vorbei. Go love your family. Geh und liebe deine Familie. Wow, is this for real? Ist das wahr? Could you imagine how the guy went out? Kannst du dir vorstellen, wie der dann rausgegangen ist? When he came home, also nach Hause gegangen ist, embracing his wife, er hat seine Frau umarmt, who he was about to lose his kids, die er fast verloren hätte, seine Kinder, and just waking up in the morning thinking, wow, am Morgen wow, ist er aufgewacht, hat sich gedacht, wow, every day, jeden wow, Tag, jeden Tag, wunderbar. And it must have been a few weeks or months later. Und es war wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate später. He found someone who owed him money. Er hat jemanden gefunden, der hat ihm selbst Geld geschuldet. Hey, wait a minute. Hat gesagt, halt, einen Moment. You owe me money. Du schuldest mir Geld. 5000 Euro, right? 5000 Euro, stimmt? Pay me back. Zahle zurück. I don't have it. Ich hab's nicht. Hey, look, I've heard that so many times. I don't want to hear it again. Hey, ich habe das so oft gehört. Ich will das nicht noch einmal hören. I'm telling you, I don't have it. Ich sag's dir, ich hab's look, nicht. I'll put you in prison. Ich werf dich ins Gefängnis. I'm serious. Mir ist es ernst. I'm dead serious. Absolut ernst. I don't have it. Ich hab's right. Nicht. Calls the police, throws him in prison. Und er ruft die Polizei, lässt ihn ins Gefängnis werfen. I have to feed my family. Ich muss meine Familie I ernähren. I need a car. Ich brauche ein Auto. I mean, okay, I was forgiven a debt, but that doesn't do anything to me. I still gotta, I gotta be in the plus. Gut, mir ist die Schuld vergeben worden, aber das hilft mir letztlich nichts. Ich muss ja im Plus sein, ich muss das puts machen. Him in prison. Und er wirft ihn ins Gefängnis. The whole thing is somehow justified away. Und das Ganze ist irgendwie gerechtfertigt. He didn't forget it. Er hat's nicht vergessen. It just was not in the equation. Es war dann nicht in der Gleichung einfach. Vers 31. So when his fellow slaves saw what had happened, als aber seine Mitknechte das sahen, they were deeply grieved, wurden sie sehr betrübt, and came and reported to their lord all that had happened. Und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Okay, to the Beamer. Und jetzt gehen wir zum Beamer. Then summoning him, his lord said to him, da rief ihn sein Herr, you wicked slave, vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht. I'm sure the guy was a little bit surprised. Und ich bin sicher, der war ein bisschen überrascht, der Mann. Hey, wicked. Was heißt böse? What are you talking about? Worüber sprichst du? Let me explain it. Lass es mich erklären. I forgave you all that debt because you entreated me. Ich habe dir all diese Schuld erlassen, weil du mich angefleht hast. 10 million euro. 10 Millionen Euro. Should you not also have had mercy on your fellow slave? Hättest du dich nicht auch deines Mitknechts erbarmen sollen? Even as I had mercy on you, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten. Wow, it's a good thing I didn't live back then, huh? Gut, dass ich damals nicht gelebt habe. Or is it? Oder? Until he should repay all that he owed him. Bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Watch this verse. Und jetzt schau dir diesen Vers an. So shall my heavenly Father also do to you. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun. What? So shall my heavenly Father also do to you. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun. If each of you does not forgive his brother from the heart. Wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Wow. Wow. Our heavenly Father will do that to us. Unser himmlischer Vater wird uns das auch tun. He will deliver us over to the torturers. Er wird uns zu den Folterknechten überliefern. Yeah, he will. Ja, er wird's machen. The application for us tonight. Und die Anwendung für uns heute Abend. The torturers of your mind. Diese Folterknechte deines Verstandes. The torture of your emotions. Diese Folter deiner Gefühle. Laying in bed at night. In der Nacht im Bett zu liegen. Hating somebody. Jemanden zu hassen. Looking back at a situation. Zurückzuschauen auf eine Situation. And whenever that person is mentioned. Und wenn immer diese Person erwähnt wird. The emotion. Kommen die Gefühle. Hatred. Hass. Bitterness. Bitterkeit. For what they did to me. Wegen dem, was sie mir getan haben. And here's the point tonight. Und das ist jetzt der Punkt für heute Abend. We need to forgive people for ourselves. Wir müssen den Menschen vergeben für uns selber. First. zuerst for ourselves. Eigentlich für uns. If we don't forgive people, no matter what they do, wenn wir den Menschen nicht vergeben, egal was sie tun, even if they die, selbst wenn sie sterben, there's people who don't forgive people who have died. Da gibt's Leute, die können nicht Menschen vergeben, die schon gestorben sind. They're dead. Die sind schon tot. They may have even been a believer and now they're in heaven. Die waren vielleicht sogar gläubig und sind jetzt im Himmel. Can't forgive them. Aber ich kann ihnen nicht vergeben. What if it was one of the disciples and they were mad at Jesus? Was ist es, wenn einer der Jünger und der war böse auf Jesus? You hurt yourself when you don't forgive. Du tust dir selbst weh, wenn du nicht vergibst. You can't sleep at night. Du kannst dann in der Nacht nicht schlafen. Because you think of this person. Du denkst an diese Person. And the thing that they did. Und die Sache, horrible. Die sie gemacht haben, das war furchtbar. Maybe they abused you. Vielleicht haben sie dich missbraucht. Maybe they were an alcoholic. Vielleicht waren sie Alkoholiker. Maybe you were molested as a child. Vielleicht bist du vergewaltigt worden als Kind. Beaten with a stick or with a belt. Oder mit einem Stock geschlagen oder mit einem Gürtel. Maybe you were locked in a cellar. Vielleicht wurdest du eingeschlossen in einem Keller. Put in some kind of a strange school. Oder in eine komische Schule gesteckt. Ridiculed. Und lustig gemacht. Over and over. Und immer wieder und immer wieder. And the memory of it is like yesterday. Und die Erinnerung daran ist wie gestern. And the person who inflicted it is right in your face. Und diese Person, die dir das angetan hat, die ist direkt in deinem Gesicht, direkt vor dir. If we don't forgive them, aber wenn wir ihnen nicht vergeben, we torture ourselves. Dann foltern wir uns selbst. And many people here und live in the prison. Viele hier leben in diesem Gefängnis. In the prison of unforgiveness. In dem Gefängnis des nicht vergeben können. And it might be something that's not conscious. Und vielleicht ist es auch etwas, was gar nicht im Bewusstsein da ist. It only surfaces from the unconscious mind. Sondern das kommt nur irgendwie langsam heraus aus dem Unterbewussten. From the subconscious mind. Oder unbewussten oder unterbewussten. And suddenly when they're in a new relationship, und plötzlich wenn sie in einer neuen Beziehung sind, and their new friend or so or spouse, und der neue Freund oder Partner presses a certain button, drückt einen bestimmten Knopf, kaboom, und da ist die Explosion, and from the unconscious mind, und von dem Unbewussten, you know, the difference between the conscious, unconscious and subconscious is easy to explain. Also der Unterschied zwischen dem bewussten Verstand, dem Unbewussten und Unterbewussten. No, conscious, subconscious, unconscious. Bewussten? Yeah. And sub unconscious. Unterbewussten und Unbewussten. It's like looking into a lake. Es ist so wie wenn du in einen See schaust. You see a fish. Und siehst einen Fisch. Hey, look at the goldfish. Und du sagst, hey, schau dir den Goldfisch an. Wow, look at the goldfish. Schau dir den Goldfisch an. Look at the one underneath him. Schau dir den, der drunter ist, an. What kind of fish is that? Was ist das für ein Fisch? I don't know. Ich weiß nicht. I don't know, but it's a big one. Aber es ist ein großer Fisch. Wow, that's the subconscious. Das Unterbewusstsein. You can there's three levels. The subconscious. Unterbewusstsein. Right? You recognize movement, but it's undefined. Du erkennst Bewegung, aber es ist nicht definiert. And then all of a sudden, it's like, where did it go? Und dann ist es plötzlich, wo ist er hingegangen? It went into the unconscious mind. Und er ist irgendwie ins Unbewusste abgesunken. It's undetectable. Es ist nicht mehr zu erkennen. But you know it's there. Und trotzdem ist da etwas. And this is what happens with us. Und das passiert mit uns. Things happened in the past. Dinge sind in der Vergangenheit passiert. We push them into the subconscious mind. Und wir haben die unterdrückt in ins Unterbewusste. And then they just drift off into the unconscious mind. Und die driften dann ab in das Unbewusste. They're like landmines. Und das sind dann wie Minen, Landminen. And then you come into a relationship. Und du kommst dann in eine Beziehung hinein. You have a ministry, hast einen Dienst. And someone steps on the landmine and boom. Und jemand steigt auf diese Landmine und sie explodiert. Somewhere somebody hurt me. Irgendwann hat mich jemand verletzt. There was no forgiveness. Aber da war keine Vergebung. We just tried to forget it. Wir haben einfach versucht, das zu vergessen. But there's a big difference between forgetting it and forgiving it. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen vergessen und vergeben. And the only way that we can forgive, und die einzige Art, wie wir vergeben können, is this. Ist so. Ephesians 4:32. Das ist in Epheser 4:32. Be kind one to another. Seid aber zueinander gütig. Tender-hearted. Mitleidig. Forgiving each other. Und vergebt einander. Just as God in Christ also has forgiven you. so wie Gott in Christus euch vergeben hat. As we look back, und wenn wir zurückschauen, and we compare what they did to us, und wenn wir vergleichen, was sie uns angetan haben, to what God has forgiven us, mit dem vergleichen, was Gott uns getan hat, für uns getan hat. There should be, if we fully understand it, wenn wir das wirklich ganz verstehen, that one day we're going to stand before God, und verstehen, dass wir eines Tages vor Gott stehen, completely and totally forgiven werden, und wir, uns ist absolut, absolut vergeben. I mean, we are now. Und jetzt schon sind wir. Gonna realize what it means then. Und dann werden wir aber erkennen, was das wirklich bedeutet. Do we owe you something? Schulde ich dir etwas? Any questions, my children? Gibt es irgendwelche Fragen, meine Kinder? Ja, eine Frage. Do we owe you something for all this? Schulden wir dir irgendetwas für all das? No. Nein. That's it? Das ist es? You mean like we're forgiven, forgotten? Du meinst, wir sind uns ist wirklich vergeben, es ist alles vergessen, wir sind frei für immer? Yeah. Ja. It was my gift. Es war mein Geschenk. Because of what Jesus did on that cross. Wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat. You mean hat. All the thoughts, all the actions, all the hurt I did? Du meinst all die Gedanken, all die Aktionen, die ich, und Sachen, die ich getan habe? It's gone? Alles vorbei, weg? It's gone. Ja. And at that point, und zu diesem Zeitpunkt, if we could just at that point as we look at other people, und da zu diesem Punkt, wenn wir jetzt zurückschauen auf andere Leute, and there's your spouse maybe, und da ist vielleicht dein Partner, or your mother-in-law, oder deine Schwiegermutter, or your son-in-law, oder dein Schwiegersohn, the one you didn't speak with your whole life, oder mit dem, dein ganzes Leben nicht gesprochen hast, you hated, den du immer gehasst you're hast, angry that they're even in heaven, du bist böse, dass der überhaupt im Himmel auch ist, who let you in here, wer hat dich da hereingelassen, believe it, I thought I was free from you and I became a Christian. Ich habe mir gedacht, ich bin dich losgeworden, als ich ein Christ geworden bin. Can't believe you made it. Ich kann es nicht fassen, dass du es auch geschafft hast. Imagine in heaven, there's Christ. Stell dir vor, im Himmel, das ist Christus. The nail scars. Mit den Wunden. We're in the presence of his glory. Wundmalen. Und wir sind in der Gegenwart seiner Herrlichkeit. All these angels everywhere. All die Engel überall. The scars are there. Und die Wundmale sind da. We are in perfect righteousness, filled with unspeakable joy. Wir sind in perfekter Gerechtigkeit, erfüllt mit unglaublicher Freude. You look to your right. Und du schaust zu deiner Rechten. And it's your son-in-law. Und es ist dein Schwiegersohn. Your daughter-in-law. Oder deine Schwiegertochter. And you think, oh my gosh. Und du denkst dir, oh mein Gott. Are we going to talk now? Sollen wir jetzt gemeinsam sprechen? You think there's going to be any unforgiveness in heaven? Glaubst du, im Himmel wird es irgendetwas nicht Vergebung geben? Do you think that anyone will hold anything against anybody once we're there? Glaubst du, dass im Himmel dann irgendjemand irgendetwas gegen jemand vorbringen wird? You know what I hate about you? Weißt du, was ich über dich hasse? All right, let's just finish worshiping God first. Hören wir jetzt mal auf. Also machen wir fertig die Anbetung. Do you think you angels could leave us alone for a moment here? Engel, ich glaube, kannst du ja mal kurz weggehen. I never told you this on the earth, but. Ich habe das auf der Erde nie gesagt. Do you know what I hated about you on the earth? Weißt du, was ich immer gehasst habe über dich? The most I hated about you. Was ich immer am meisten gehasst habe über dich? You married my son. Du hast meinen Sohn geheiratet. You married my son. Du hast meinen Sohn geheiratet. Yeah. And bam, bam, bam, bam, bam, bam. That's what I hated about you. Und das ist was ich wirklich hasse. Oh yeah? Oh ja, wirklich? Well, while we're talking. Naja, wenn wir jetzt schon sprechen. Can you imagine this, right? These two are arguing over there. Stell dir das vor, die zwei streiten da. Trying to figure out who hurt who on the earth. Die versuchen herauszufinden, wer jetzt wen verletzt hat auf der Erde. All the angels are singing Hosanna. All die Engel singen Hosanna, Hosanna. I can't hear you. Let's go over here. Ich kann dich nicht hören. Gehen wir darüber ein bisschen. And then one of the angels says, "Lord." Und einer der Engel sagt, Herr. You're not going to believe this, but take a look over there. Du wirst es nicht glauben, aber schau mal darüber. Get away from me! Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, You think that'll happen? Glaubst du, das wird passieren? It's impossible. Es ist unmöglich. Once we're there, wenn wir mal im Himmel sind, the sheer reality of what God has done for us, dann wird diese unglaubliche Realität von dem, was Gott für uns getan hat, everything is gone. Alles wird weg sein. And he wants that to happen now. Und er will, dass das jetzt schon passiert. But it won't. Aber es wird nicht passieren. Unless we really enter into true worship. Außer wir gehen wirklich in die wahre Anbetung hinein. You can't forgive someone, du kannst niemanden vergeben, unless you, from the heart, unless you're a true worshipper. Vom Herzen, wenn du nicht auch wahrhaftig anbetest. The best you can do in the natural is just forget it and move on. Das Beste, was du in deinem natürlichen, als natürlicher Mensch machen kannst, ist, dass du es vergisst und weitergehst. But in Christ, aber in Christus, as we enter the presence of God, wenn wir in die Gegenwart Gottes hinein eintreten, and from the heart express our deepest appreciation for what he's done. Und von unserem Herzen unsere tiefste Wertschätzung ausdrücken für das, was er getan hat. In our highest respect for who he is. Und unseren höchste Wertschätzung, Respekt für sein Wesen. From that position, von dieser Position I can look back, kann ich dann zurückschauen and say, you know what? Und sagen, weißt du was? I forgive you. Ich vergebe dir. And you know it's powerful. Und weißt du, was so machtvoll ist? When the Lord said, "Father, forgive them." Der Herr sagte, Vater, vergib ihnen. They don't know what they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. People don't know what they're doing. Und die Menschen wissen nicht, was sie tun. You know, it says in 1 Peter, on 1 Corinthians 2. Im 1. Korinther 2 heißt es. If they had known that Jesus was the Prince of Glory. Hätten sie gewusst, dass Jesus der Prinz der Herrlichkeit ist, they wouldn't have crucified him. Hätten sie ihn nicht gekreuzigt. But someone will say, my husband knows exactly what he's doing. Und jemand wird sagen, mein Mann, der weiß genau, was er tut. My wife knows exactly what she's doing. Meine Frau, die weiß ganz genau, was sie tut. My teenager knows exactly. My mom knows exactly what she's doing. Mein Teenager weiß genau, was er tut. Meine Mutter weiß genau, was sie tut. My boss knows exactly what he's doing. Mein Chef weiß genau, was er tut. The Roman soldiers didn't. Aber die römischen Soldaten haben nicht gewusst. Those nails exactly where they belong. Haben die nicht auch genau gewusst, wo sie die Nägel nicht hineinschlagen? They didn't put those nails exactly in the feet. Haben sie sie nicht genau in die Füße eingeschlagen? They didn't whip Jesus exactly where it hurt the most. Haben sie nicht Jesus auch dort ausgepeitscht, wo es am meisten wehtut? They didn't know what they were doing when they put the crown exactly on his head. Haben sie nicht gewusst, was sie tun, als sie diese Dornenkronen genau auf seinen Kopf gegeben and haben? And tore his beard out. Und seinen Bart ausgerissen. They didn't know what they were doing. Haben sie dort damals nicht gewusst, was sie getan haben? Well, they didn't know who he was. Nein, sie haben nicht gewusst, wer er war. Well, you know what? If we really knew who we really are, weißt du was? Wenn wir wirklich wüssten, wer wir sind, we wouldn't do it either. Würden wir es auch nicht tun. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. This is the past. Das ist die Vergangenheit. There's another problem. Und es ist noch ein Problem. Before we get to that, I just want you to look at this for a moment. Und ich möchte, bevor wir dahin kommen, noch einen Moment, dass du daher schaust. Jesus Christ, the heart of worship, the heart of fellowship. Jesus Christus, das Herz der Anbetung, das Herz der Gemeinschaft. Father, forgive them. Vater, vergib ihnen. They don't know what they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. Problem number two. Das zweite Problem. Anxiety. Es ist Angst oder Sorge. Looking to the future. In die Zukunft zu schauen. We're looking up. Wir schauen hinauf. But it's not at God. Aber es ist nicht zu Gott. We're looking down wir schauen hinunter auf die Menschen. We're looking back at the past with bitterness. Zurück in die Vergangenheit, in we're Bitterkeit. Looking to the future with anxiety. Und wir sehen in die Zukunft mit Sorgen. You don't know this person. They're still hurting me. Du kennst nicht die Person. Sie tun mir noch immer weh. Fine, stay away from them. Naja, gut, bleib ein bisschen entfernt von ihnen. I can't forget their face. I hate their face. Ich kann ihr Gesicht nicht vergessen. Ich hasse dieses Gesicht. What if they do it again? Was ist, wenn sie es wieder tun? Anxiety. Angst. Living in what might happen in the future. Anxiety. Darin zu leben, was in der Zukunft passieren könnte. Fear. Angst. Of what certain people will do. Darüber, was gewisse Leute tun könnten. These four things destroy fellowship. Diese Dinge zerstören die Gemeinschaft. I want you to look at a scripture verse with me. Und ich will, dass du jetzt mit mir zu dem Vers and gehst. We'll start to close. Und wir werden jetzt beginnen abzuschließen. This is the end of the story of Joseph. Das ist am Ende der Geschichte von Josef. It says, but Joseph said to them, speaking of his brothers. Josef aber sagte zu ihnen, und er spricht über seine Brüder. Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. For am I in God's place? Bin ich etwa an Gottes Stelle? Now Jacob was dead. Jakob war tot. Oder er war kurz bevor er gestorben ist. And the brothers were afraid because they betrayed Joseph. Und die Brüder hatten Angst, weil sie den Josef betrogen haben. And sold him into Egypt. Und ihn nach Ägypten verkauft haben. They sold him as a slave. Und sie haben ihn als Sklaven verkauft. And they did it on purpose. Und sie haben das wirklich absichtlich getan. Willfully hurt him. Willentlich ihm wehgetan. Now they're in Egypt with him. Und jetzt sind sie mit ihm in Ägypten. And he's the governor. Und er ist der bestimmt. And dad's not around to protect us now. Und der Vater ist nicht mehr da, der sie beschützen könnte. So they're afraid of him. Und sie haben jetzt Angst vor ihm. And he says, "Don't be afraid. Am I in God's place?" Und er sagt, habt keine Angst. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Good statement there, huh? Das ist ein gutes Wort. Some of us are in God's place. Manche von uns tun so, als wären sie an Gottes Stelle. It's been said. Es steht. That we are the most like God. Ist gesagt worden. Wir sind am meisten so wie Gott. When we forgive. Wenn wir vergeben. It is a very difficult thing for us to do. Es ist eine sehr, sehr schwierige Sache für uns, das zu tun. And we are in the prison of our mind. Und wir sind im Gefängnis unseres Verstandes. In the prison of our soul. In dem Gefängnis unserer Seele. We are being tortured by our emotions. Und wir werden gefoltert von unseren Gefühlen. We don't look back and say, I forgive you. Und wir schauen nicht zurück und sagen, ich vergebe dir. We say it, but it's not from the heart. Wir sagen es, aber es ist nicht vom Herzen. I forgive you. Ich vergebe dir. I hate you, but I forgive you. Ich hasse dich, aber ich vergebe dir. I forgive you. Ich vergebe dir. Hey. I forgive you. Ich vergib dir. But it's not coming from the heart. Aber es kommt nicht vom Herzen. It can only come from the heart when it's in light of what Christ has done for us. Es kann nur vom Herzen sein, wenn es im Licht ist. Number one. Von dem, was Christus getan hat. And number two. Und das zweite. In light of what God wants to do for us. Wenn es im Licht dessen ist, was Gott für uns tun will. So the picture is his mercy toward the past. Also das Bild ist seine Barmherzigkeit für unsere Vergangenheit. His grace toward the future. Und seine Gnade für die Zukunft. In light of Psalm 23. Im Lichte von Psalm 23. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sicher, die Güte und Barmherzigkeit Gottes werden mir mein ganzes Leben lang folgen. In light of this, im Lichte dessen, I have the power to say, I forgive you. Habe ich die Macht und Kraft zu sagen, ich vergebe dir. Do you know why? Weißt du warum? Because God is forgiving me each and every day. Weil Gott mir jeden Tag vergibt. I'm still failing. Ich mache noch immer Fehler. But I'm still welcome to his presence. Aber ich bin noch immer willkommen in seiner Gegenwart. The blood is still cleansing me. Und das Blut reinigt mich immer. And I have a relationship with the living God despite the fact that I'm a sinner. Habe eine Beziehung mit dem lebendigen Gott trotz der Tatsache, dass ich ein Sünder bin. My father welcomes me. Mein Vater heißt mich willkommen. I confess my sin, I come back. Ich bekenne meine Sünde, ich komme zurück. And all that he's doing for me. Und alles, was er für mich tut. Look at this. Schau dir das an. Last verse. As for you, you meant evil against me. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. But God meant it for good. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wow, God meant it for good. Gott hat es beabsichtigt zum Guten. Watch this. I'll close with this. Und jetzt am Ende. We should be able to look back. Es sollte uns möglich sein, zurückzuschauen. And actually thank people who hurt us. Und tatsächlich Leuten zu danken, die uns wehgetan haben. Then you're free. Dann bist du frei. You know why? Because God uses all that to bring about his higher purpose. Weil Gott all das verwendet, um seinen höheren Zweck zu erreichen. One of the most powerful principles in the Bible. Eines der großartigsten Prinzipien in der Bibel. Is that God uses evil. Ist, dass Gott das Böse verwendet. To bring us into his perfect will. Um uns in seinen perfekten Willen zu bringen. Because I would never go there. Weil ich würde nie dorthin gehen. I would never be in Austria today. Ich wäre niemals in Österreich heute. If things didn't happen in my childhood. Wenn gewisse Dinge in meiner Kindheit nicht passiert wären. That forced me. Die mich dann gezwungen to haben. My knees, auf meine Knie gezwungen haben. To search for God. Und mich gezwungen haben, Gott zu suchen. And now I look back and I say thank you. Und jetzt schaue ich zurück und ich sage danke. Thank you. Danke. Thank you. Danke dir. I mean, you did me a favor. Du hast mir eine was Gutes getan. If you didn't hurt me, I wouldn't be where I was today. Hättest du mir nicht wehgetan, wäre ich jetzt nicht heute, wo ich bin. And we can say this by faith. Und wir können das im Glauben sagen. Even before we see what God has done. Schon bevor wir sehen, was Gott getan hat. We can say, ouch. Ich kann sagen, au weh. Oh, that hurts. Das hat wehgetan. But you know what? I know that God uses these kind of things to bring me to His perfect will. Aber ich weiß, Gott benutzt diese Dinge, um mich in seinen perfekten Willen zu bringen. Oh, ich hasse dich. But you know what? Aber weißt du was? I am a sinner too. Ich bin auch ein Sünder. Oh, I forgive you. Ich vergib dir. You know why? Weißt du, warum? Because God's still forgiving me too. Weil Gott mir auch noch immer vergibt. Number two, this kind of stuff brings me to God's perfect will. Und zweitens bringt mich genau das in Gottes Willen hinein. People want to put us in prison. Und Menschen wollen uns ins Gefängnis geben. And we let them. Und wir lassen das zu. I hurt you, didn't I? Ich habe gehört, du hast es nicht getan und du hast es. I hurt you. Aber ich habe dir wehgetan. But I forgive you. Aber ich vergib dir. You can't forgive me. Du kannst mir gar nicht vergeben. Yes, I can. Ja, ich kann dir. Because vergeben. If I forgive you, then I can forget you. Weil wenn ich dir vergeben kann, dann kann ich dich auch vergessen. You'll never forget me. Du wirst mich niemals vergessen. Here. Don't you remember all I did to you? Erinnerst du dich jetzt an das, was ich getan habe? If you don't, I'll do more to you. Wenn du dich nicht erinnerst, dann mache ich noch irgendwas. Isn't it painful? Tut es nicht wirklich weh? Yes. Ja, but I forgive you. Aber ich vergib dir. Thank you. I forgive you. Danke, ich vergib dir. I forgive you so I can forget you. Ich vergebe dir, dass ich dich vergessen kann. I'm forgiving you because I love myself in the Lord. Ich vergebe dir, weil ich mich selber liebe im Herrn. You're not going to put me in prison. Du wirst mich nicht ins Gefängnis bringen. I forgive you. Vergebe dir. And thank you on top of that. Danke dir noch obenauf. Because God uses evil. Weil Gott das Böse verwendet, to bring about a greater good. Um ein größeres Gutes zu herauszukriegen. Er bereitet uns vor, er trainiert uns. He builds character. Er baut Charakter auf. And he says, I'm going to use this evil to train this person. Und er sagt, ich verwende dieses Böse, um diese Person zu trainieren. I'm going to bring a lion into David's life. Ich bringe einen Löwen in das Leben von David. And David's like, oh my gosh, a lion. David sagt, oh mein Gott, ein Löwe. Lord, take the lion away. Herr, nimm den Löwen weg, Herr. It's evil. Das ist böse. And God says, go after it and kill it. Und der Herr sagt, geh zu ihm und töte ihn. Dead. Tot. I killed him. Ich habe ihn getötet. A bear. Ein Bär. Evil. Böse. God says, go after him and kill him. Und Gott sagt, geh zu ihm und töte ihn. I killed him too. Ich habe ihn auch getötet. And then suddenly Goliath. Und plötzlich ist da der Goliath. And David says, evil. Und David sagt, böse. And God says, kill him. Und Gott sagt, bitte töte ihn. David says, I was thinking the same thing. David sagt, ich habe dasselbe gedacht. He was brought to a place. Er ist an einen Ort gekommen. And this is what creates the capacity. Und das produziert dann diese Kapazität. Don't look to the past. Schau nicht in die Vergangenheit. And be angry at somebody. Forgive them. Böse gegenüber jemanden, vergib ihm. Set yourself free. Mach dich selbst frei. So that when you go into the next relationship, you don't have landmines everywhere. Dass wenn du in die nächste Beziehung hineingehst, da keine Landminen sind. Don't just forget things. Vergesse nicht nur die Sachen. Settle them. Forgive the person. Sondern vergib dieser Person. Maybe even write someone a letter. Schreib jemandem vielleicht einen Brief. Dear Mom. Liebe Mutter. And don't put the fact that I know you've been an alcoholic for 35 years. Und schreib nicht, ich weiß, du bist schon 35 Jahre Alkoholikerin. Dear Mom, been thinking about you. Sondern schreib, liebe Mutter, Mama, ich denke an dich. Thank you for bringing me into this world. Danke, dass du mich in die Welt gebracht hast. Don't mention the rest. Just that's enough right there. Und du brauchst nicht mehr darüber schreiben. Forgive. Vergebe. And be released. Und einfach empfange dieses Freisein. If you don't do that, wenn du das nicht tust, it will surface, dann wird es irgendwann an die Oberfläche kommen. Over and over again. Und es wird immer wieder an die Oberfläche kommen. Just a prisoner. Und du bist nur ein Gefangener. And that person might be dead 50 years ago. Und diese Person ist vielleicht schon 50 Jahre tot. And you're still the prisoner. Du bist noch immer im Gefängnis. So will my heavenly Father do to you. So wird der himmlische Vater es zu dir tun. If you don't forgive your brother from the heart. Wenn du deinen Bruder nicht vom Herzen vergibst. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For who you are. Für wer du bist. For the forgiveness we receive each and every day. Und für die Vergebung, die wir jeden Tag empfangen. It's probably not one day of our life. Es ist wahrscheinlich kein Tag in unserem Leben, that we'll ever live, den wir jemals leben, that we don't need to be forgiven of something. Wo wir es nicht auch notwendig haben, dass uns vergeben wird. Either something we did or something we didn't do. Für etwas, was wir getan haben oder etwas, was wir nicht getan haben. Lord, I pray tonight, maybe there's somebody here. Und Herr Vater, wir beten jetzt, vielleicht ist heute jemand da, who doesn't know you. Der dich nicht kennt. If you die tonight, und wenn du heute stirbst, where would you be? Wo würdest du hinkommen? With God? Mit Gott? Or without God? Oder wärst du ohne Gott? Jesus is the heart of worship. Und Jesus ist das Herz der Anbetung. He shed his blood. Er hat sein Blut vergossen for our sin. Für unsere Sünde. Let's pray together. Und lasst uns zusammen beten. Receive that forgiveness tonight. Empfange diese Vergebung heute Abend. And begin a new life. Und starte ein neues Leben. Pray with me. Und bete mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. No doubt about it. Und es gibt keinen Zweifel darüber. Cleanse me. Reinige mich. I am so unworthy. Ich bin so unwürdig. So unclean. So unrein. Please, bitte, come into my life. Bitte komm in mein Leben. Be my savior. Sei mein Erretter. I want to be in heaven when I die. Ich möchte im Himmel sein, wenn ich sterbe. Please, bitte. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Maybe there's some believers here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. This week you've been in prison. Und du warst diese Woche im Gefängnis. Somebody that's hurt you. Und jemand tut dir weh. And maybe is still hurting you. Und vielleicht tut er dir noch immer jetzt weh. Let's forgive them. Vergeben. In light of all that Jesus forgives us. Vergeben wir dieser Person im Lichte dessen, was Jesus für uns getan hat. And in light of all that Jesus wants to do for us. Und im Lichte dessen, all dessen, was Jesus für uns tun will. Let's just thank the Lord right now for that person. Danken wir einfach Gott für diese Person. Just say, Father, thank you for that person. Und sagen wir einfach, Herr, danke für diese Person. For using that person in my life. Du diese Person verwendet hast in meinem Leben. To drive me to you. Dass ich näher zu dir kommen kann. Just thank the Lord tonight. Oh, danke dem Gott. Danke Gott dafür. Let's take a moment. Und nehmen wir einen Moment dafür Zeit. Thank the Lord for those people. Dank dem Herrn für diese Leute. Let's think of three people tonight. Und vielleicht können wir an drei Leute denken, who have hurt us. Die uns wehgetan haben. Father, we pray for these people. Vater, wir beten für diese Leute, that they might come to know you. Dass sie dich auch kennenlernen können. And if they do know you, und wenn sie dich schon kennen, bless them, we pray. Segne sie, das bitten wir dich. In Jesus name. In Jesu Namen. Let's stand. Stehen wir auf. Let's sing a song. Und singen wir ein Lied.